Ich brauche keine Million, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Moment mal. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Ich brauche kein Schloss um zu wohnen, kein Auto, Flugzeug und Schick. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Doch, was brauche ich außerdem? Nee, schlecht. Alles gut. Ach so, ganz schlecht. Nee, nee, nee. Da, da, da, da. Los. Noch eine ganze Kleinigkeit, die brauche ich noch dazu. Ja, was könnte man noch dazu brauchen? Ja, eine Sie, eine Geliebte, eine Braut oder alles, was mein ist. Ah, ist ganz richtig, aber mach mal. Natürlich machen wir das. Komm, noch einmal, noch eine ganze. Ja. Noch eine ganze Kleinigkeit, die brauche ich noch dazu. Und diese große Kleinigkeit bist du, nur du, nur du, du, du, du. Mensch, ist ja großartig. Sind Sie Dichter oder sowas? Aber nein. Wie geht's weiter? Na, ganz einfach. Die von vorne, die ersten vier Zeilen nochmal. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche deine Liebe und Musik, Musik, Musik. Gut, das Ganze von vorne. Komm. Ja, komm. Eins, zwei. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Ich brauche kein Schloss, um zu wohnen, kein Auto, Funken und Schick. Ich brauche weiter nichts.